die Leute wollen. Ich sitze still und friedlich gern für mich allein, bei einem wirklich wundervollen, nicht ganz schwer, nicht so leicht, ein Gläschen Wein. Doch unter uns ganz im Vertrauen, ich hab gar nichts gegen Frauen. Und soll es standesamtlich sein, sag ich auch im Prinzip gar nicht nein. Im Gegenteil, ich bin ja für die Ehe. Wenn ich auch mal so dann und wann nach anderen Mädchen sehe, das macht doch nichts, im Gegenteil, bist du in meiner Nähe, dann fühle ich mich in der Tat als Heiratskandidat.